Im Falle Winnetou, Old Shatterhand, gab es zunächst als wichtigstes das Faktum, dass die Auswanderungen nach Amerika vor 1850 enorm zugenommen hatten. Andererseits wiederum kaum ein deutscher Bücherschrank, in welchem nicht die vollständige Lederstrumpfausgabe gerichtet wurde. Auch Karl May kannte selbstredend seinen Cooper und seinen Gerstecker und wie die Verfasser aufregender Wildwestabenteuer sonst noch hießen. Der passende Kommentar dazu liest sich beim May-Biografen Viktor Böhm. Als infolge der zunehmenden weltpolitischen Ausweitung dem Abendländer überseeisches Leben näher rückte, stieg auch sein Verlangen, mithilfe der Literatur entsprechende Einblicke zu gewinnen. So liegt die Ursache über die Entstehung des eigentlichen Amerika-Romans in der Geisteshaltung des ganzen Zeitalters begründet. Der literarische Anstoß kam von James Fenimore Cooper her. Amerika wurde ein Zauberwort, mit dem sich die Vorstellung einer neuen politischen und menschlichen Freiheit verband, das verlockend Abenteuer und Gefahren verhieß, das Mitgefühl mit dem erschütternden Schauspiel des Untergangs der roten Rasse erweckte. Völkerkundliche Unterhaltungslektüre hatte bald Hochkonjunktur. Die Wochen- und Monatszeitschriften für den gebildet sein wollenden Bürger schossen nur so ins Kraut. Lesevereine und Leseabende gehörten zum guten Ton. Ein Grund mehr, dem Dichter May den immer mal wieder belehrend erhobenen Zeigefinger zu verzeihen. Mit einer Art Ur-Winnetou, vorläufig noch der Sioux-Häuptling In Nouveau, machte er im viel abonnierten Deutschen Familienblatt zunächst die Probe aufs Exempel, bevor 1893 Winnetous bombastischer Auftritt die festgefahrene Welt der Trivialliteratur erschütterte. Er trug ein weiß gegerbtes, mit roter indianischer Stickerei verziertes Jagdhemd. Die Leggings waren aus demselben Stoff gefertigt und mit feinen roten Zierstichen geschmückt. Seine kleinen Füße steckten in mit Perlen bestickten Mokassins, die mit Stachelschweinsborsten gesäumt waren. Um den Hals trug er einen kostbaren Medizinbeutel, die kunstvoll geschnitzte Friedenspfeife und eine dreifache Kette von den Krallen des grauen Bären, des gefürchtetsten Raubtiers des Felsengebirges. Den Kopf trug er unbedeckt. Sein langes, dichtes, blauschwarzes Haar war in einem hohen, helmartigen Schopf geordnet und mit einer Klapperschlangenhaut durchflochten. Keine Adlerfeder, kein anderes Unterscheidungszeichen schmückte diese Haartracht. Und doch sagte man sich gleich beim ersten Blick, dass der rote Krieger ein Häuptling, und zwar kein gewöhnlicher, sein müsse. So stand er da, der Herrliche. Ein Anblick, bei dem Sekundaner wie frustrierte Fräuleins erschauerten. In Winnetou und dem neben ihm selbstverständlich gleichberechtigten Tausendsasser Old Shatterhand sahen sie ihre uneingestandenen Sehnsüchte aufs Wunderbarste erfüllt. Auch Karl May, der einst unvorstellbaren Entbehrungen ausgesetzte, hatte sich sein Wunsch-Ich modelliert, den Edelmenschen, der ihn der eigenen düsteren Vergangenheit enthob, nach Cara Benemsi mit Old Shatterhand und Winnetou jetzt hoch drei. Immer kam, sah und siegte er, und dies über zigtausend Seiten gleichmäßig verteilt. Im Wilden Westen kriegten auch die famosen Trapper Old Surehand, Old Death und Old Firehand etwas davon ab, hatten Einnehmendes an sich. Jedoch keiner nichts gegen Winnetou. In Winnetou hatte Karl May einen geradezu idealen Vertreter der roten Rasse geschaffen und mit dieser Gestalt die Indianerromantik zum Abschluss gebracht. Werner Marholz stellte es 1927 zufrieden im stets rüstig die Interessen des Dichters verfechtenden May-Jahrbuch fest. Die an jeder nur möglichen Ecke lauernden Gegner indes sahen es etwas anders und rieben sich die Hände, weil dieser anmaßende Vielschreiber aus Sachsen nun endlich seinen Hang zur Homophilie verraten hätte. Dazu gilt freilich zu sagen, dass Karl May auf der ständigen Suche nach dem im wirklichen Leben fehlenden Freund und Bruder ins Schwärmen geriet und auch den überschwänglichen Ausdruck nicht scheute. Aber wer will ihn, der entscheidende Jahre im Männergefängnis zubrachte, für manchen Nachklang zur Rechenschaft nehmen? Immerhin, Old Shatterhand, der jugendliche Held, verliebt sich ernstlich in Cho-Chi, die herbliebliche Schwester des Apachenhäuptlings. Und das ausgerechnet, solange Bleichgesicht und Rothaut noch als Todfeinde gelten. Es war an einem schönen, sonnigen Spätherbstmorgen, da brachte Cho-Chi mir mein Frühmahl und setzte sich, während ich aß, zu mir nieder. In letzter Zeit hingegen hatte sie sich sofort wieder entfernt. Ihr Auge blieb weich und mit einem feuchten Schimmer auf mir haften. Und endlich rollte ihr gar ein Tränentropfen über die Wange herab. »Du weinst?«, fragte ich. »Was ist geschehen, das dich so betrübt?« »Es soll erst geschehen. Heute.« »Was?« »Die Kiowas werden frei und ziehen fort. Ihre Boten sind in dieser Nacht unten am Flusse angekommen, mit all den Gegenständen, die sie uns bezahlen müssen.« »Und das betrübt dich so? Du müsstest dich doch eigentlich darüber freuen.« »Du weißt nicht, was du sprichst, und ahnst nicht, was dir bevorsteht. Der Abschied der Kiowas soll dadurch gefeiert werden, dass man dich und deine drei weißen Brüder an die Machtabpfähle bindet.